46. Eckige Klammer zu. Die Stadtmauer war von der Ebene und dem Fuß der Anhöhe in gerader Linie ohne Umweg 1200 Schritte entfernt. Was zu dieser Schrittzahl an Umweg, um einen leichteren Aufstieg zu erzielen, hinzukam, verlängerte natürlich die Entfernung. Ungefähr von der Mitte des Höhenzuges an hatten die Gallier eine aus großen Steinen gebaute, 6 Fuß hohe Mauer der Länge nach, der Bodenbeschaffenheit der Höhe angepasst, gezogen, um unseren Angriff aufzuhalten. Während der ganze untere Raum leer blieb, hatten sie den oberen Teil der Anhöhe bis zur Mauer mit dicht nebeneinander liegenden Feldlagern belegt. Wir stürmten auf das gegebene Signal gegen die Schanzen, brachen hindurch und eroberten 3 Lager. Die Einnahme vollzog sich so schnell, dass Teutomatus, der König der Niziopruger, plötzlich in seinem Zelt überrascht, so wie er seine Mittagsruhe gehalten hatte, mit unbekleidetem Oberkörper auf einem verwundeten Pferd nur mit Mühe sich vor den Plünderern rettete. 47. Eckige Klammer zu. Da ich das Ziel, das ich mir gesteckt hatte, erreicht hatte, ließ ich zum Rückzug blasen und sofort die 10. Legion, bei der ich mich befand, Halt machen. Aber die Soldaten der übrigen Legionen hörten das Trompetensignal nicht, weil das ziemlich große Tal dazwischen lag. Indessen bemühten sich die Legaten und Militärtribunen, meinem Befehl gemäß, sie zurückzuhalten. Aber infolge der Hoffnung auf schnellen Sieg, infolge der Flucht der Feinde und der früheren Sieger übermütig geworden, hielten sie nichts für so schwierig, als dass sie es nicht mit Tapferkeit meistern könnten. Sie hörten nicht früher mit der Verfolgung auf, als bis sie vor der Stadtmauer und den Toren standen. Da nun erhob sich in allen Stadtteilen Geschrei, und die Bewohner der entfernteren Stadtteile, durch den plötzlichen Lärm erschreckt sie nahmen an, der Feind sei schon innerhalb der Tore, / stürzten sich Hals über Kopf aus der Stadt. Die Frauen warfen von der Mauer Kleider und Silberschmuck herab und beschworen, mit entblößter Brust sich über die Mauer beugend, uns mit ausgebreiteten Armen, sie zu schonen und doch wenigstens nicht sich an den Kindern und Frauen zu vergreifen, was wir in Avaricum getan hatten. Einige ließen sich von den Mauern an den Händen herunter und ergaben sich den Soldaten. Lucius Fabius, ein Centurio der 8. Legion, von dem man erzählte, er habe unter seinen Kameraden an diesem Tage erklärt, die in Avaricum ausgesetzten Preise ließen ihm keine Ruhe und er werde es nicht zulassen, dass einer vor ihm die Mauer ersteige, nahm sich 3 Mann und erklomm sie, von diesen hochgehoben. Er wieder nahm diese einzeln mit den Händen auf und zog sie hoch. 48. Eckige Klammer zu. Als inzwischen die Feinde, die, wie erwähnt, zur Schanzarbeit an die andere Stadtseite gezogen waren, das erste Geschrei hörten, schickten sie, von dort durch häufige Meldungen beunruhigt, die Stadt werde bereits von uns besetzt, die Reiter voraus und rannten eiligst dorthin. So wie ein jeder von ihnen zuerst gekommen war, hielt er an der Mauer und verstärkte die Zahl der Kämpfer. Als viele von ihnen eingetroffen waren, begannen die Frauen, welche kurz vorher zu unseren Männern von der Mauer herab die Hände ausstreckten, ihre Landsleute zu beschwören, nach gallischer Sitte das ausgebreitete Haar zu zeigen und die Kinder entgegenzustrecken. Es war für uns ein Gelände- und zahlenmäßig ungleicher Kampf. Zugleich durch den Lauf und den langen Kampf erschöpft, konnten wir nur mit Mühe den frischen und unversehrten Feinden standhalten. 49. Eckige Klammer zu. Als ich sah, dass in ungünstigem Gelände gekämpft wurde, und die Zahl der Feinde wuchs, fürchtete ich für meine Leute und schickte zum Titus Sextius, den ich zum Schutz des kleineren Lagers zurückgelassen hatte, den Befehl, die Kohorten schnell aus dem Lager herauszuführen und am Fuße der Anhöhe auf der rechten Flanke der Feinde einzusetzen. Er solle, falls er die Römer aus der Stellung vertrieben sehe, die Feinde abschrecken, uns ungehindert zu verfolgen. Ich rückte mit der Legion ein kleines Stück vor und wartete dort, wo sie Halt gemacht hatte, den Ausgang des Kampfes ab. 50. Eckige Klammer zu. Man kämpfte erbittert Mann gegen Mann. Die Feinde bauten auf den Vorteil des Geländes und ihre Überzahl, wir auf unsere Tapferkeit. Da erschienen plötzlich auf unserer ungedeckten Seite die Helduher, die ich auf der rechten Flanke auf einem anderen ansteigenden Weg ausgeschickt hatte, die Truppen der Feinde zu trennen. Infolge der Ähnlichkeit ihrer Waffen mit denen der Feinde, setzten sie aber unsere Leute in großen Schrecken. Obwohl sie sich mit entblößten Schultern sehen ließen, dies war das übliche Kennzeichen der verbündeten Truppen, glaubten unsere Soldaten, die Feinde hätten das absichtlich so getan, um uns zu täuschen. Zugleich wurden der Centurio Lucius Fabius und die Leute, die mit ihm zusammen die Mauer erklommen hatten, niedergemacht und von der Mauer herabgestürzt. Marcus Petronius, ein Centurio der gleichen Legion, wurde beim Versuch, die Tore zu sprengen, von der Übermacht überwältigt. Sich verloren gebend und bereits aus vielen Wunden blutend, rief er seinen ihm nachdrängenden Kameraden zu: Da ich mich zusammen mit euch nicht retten kann, will ich wenigstens euer Leben schützen. Aus Ruhmsucht nämlich habe ich auch euch in Gefahr gebracht. Nutzet jetzt die Gelegenheit und denkt nur an euch. Im gleichen Augenblick sprang er mitten in die Feinde hinein, hieb zwei nieder und drängte die übrigen ein Stück vom Tore zurück. Als seine Kameraden ihm zu helfen versuchten, rief er: Vergeblich versucht ihr, mein Leben zu retten. Schon strömt mein Blut aus den Wunden, schon verlassen mich die Kräfte. Also fort, solange es noch geht. Zurück zur Legion. So rettete er, bald darauf im Kampfe fallend, seine Kameraden. 51. Eckige Klammer zu von allen Seiten bedrängt, wurden wir mit Verlust von 46 Zenturionen aus der Stellung geworfen. Indessen hielt die 10. Legion die allzu heftig verfolgenden Gallier auf. Sie war als Reserve an einem etwas günstiger gelegenen Platze in Stellung gegangen. Dieser folgten wieder unmittelbar die Kohorten der 13. Legion, welche aus dem kleineren Lager unter dem Legaten Titus Sextius ausgerückt waren und eine höher gelegene Stelle genommen hatten. Sowie die Legionen die Ebene erreicht hatten, hielten sie und machten zugleich Front gegen den Feind. Vercingetorix führte seine Truppen vom Fuß der Anhöhe in das befestigte Lager zurück. An diesem Tage wurden fast 700 Mann vermisst. 52. Eckige Klammer zu tags darauf berief ich einen Appell der Soldaten und tadelte ihre Unbesonnenheit und ihr Ungestüm, weil sie sich selbst das Urteil, wohin man marschieren und was man unternehmen müsse, angemaßt, weder auf das Rückzugssignal Halt gemacht noch von den Legaten und Militärtribunen sich hätten zurückhalten lassen. Ich machte ihnen klar, welchen Einfluss ungünstiges Gelände habe. Dies hätte ich selbst bei Ivaricum gespürt, als ich den Feind ohne Führer und Reiterei überrascht und doch auf den sicheren Sieg verzichtet hätte, damit man nicht etwa wegen des ungünstigen Geländes auch nur eine kleine Schlappe im Kaut nehme. Wie sehr ich ihren Heldenmut bewunderte, denn nicht die Lagerbefestigungen, die Höhe des Berges, nicht die Stadtmauer hätten hemmen können, so tadele ich ebenso sehr ihre Disziplinlosigkeit und Anmaßung, weil sie sich einbildeten, richtiger als der Feldherr über Sieg und Ausgang des Kampfes urteilen zu können. Ich forderte von einem Soldaten nicht weniger Unterordnung und Zucht als Tapferkeit und Mut. 53. Eckige Klammer zu. Als ich in diesem Appell am Schluss der Aussprache meine Soldaten ermutigt hatte, sie sollten deswegen nicht missmutig werden, noch, was das ungünstige Gelände zur Folge gehabt habe, der Tapferkeit der Feinde zuschreiben, führte ich, über die Notwendigkeit des Abmarsches zwar genau wie vorher denkend, die Legionen aus dem Lager heraus und ließ sie in günstigem Gelände zum Kampfe antreten. Als Vercingetorix auch da nicht in ebenes Gelände herabstieg, führte ich nach einem leichten und für uns glücklichen Reitergefecht das Heer ins Lager zurück. Am folgenden Tage machte ich es ebenso, glaubte, die gallische Prahlerei genug gedämpft und meine Truppe ausreichend aufgerichtet zu haben, und marschierte in den Raum der Hadua. 54. Eckige Klammer zu. Dort wandten sich die Hadua Viridomarus und Eporedorix an mich. Ich hörte von ihnen, Letavicus sei mit der gesamten Reiterei abgerückt, ihr Volk aufzuwiegeln. Sie selbst müssten vorauseilen, um den Stamm in der Treue zu bestärken. Obwohl ich aus vielen Gründen die Hadua völlig durchschaut hatte und befürchtete, der Abfall des Stammes werde durch deren Fortgang nur beschleunigt, beschloss ich dennoch, sie nicht zurückzuhalten. Es sollte nicht so aussehen, Ich täte ihnen Gewalt an oder erweckte irgendwie den Anschein von Furcht. Bei ihrem Weggang schilderte ich ihnen nur kurz meine Verdienste um die Heldu-Herr, in wie demütigender Lage ich sie angetroffen hätte, zusammengetrieben in die Städte, ihrer Felder und all ihrer Hilfsquellen beraubt, mit größtem Schimpf zur Stellung von Geiseln genötigt, in welch glückliche Lage und welch Ansehen ich sie gebracht hätte, so dass sie nicht nur ihre alte Stellung wieder errangen, sondern das Ansehen und den Einfluss früherer Zeiten sogar überflügelt hätten. Mit diesen Mahnungen entließ ich sie. 55. Eckige Klammer zu Noviodunum ist eine an den Ufern der Loire günstig gelegene Stadt der Heduer. Dorthin hatte ich alle gallischen Geiseln, das Getreide, die Staatskasse und einen großen Teil meines und meines Heeresgepäcks bringen lassen, dorthin auch eine große Zahl der für den Krieg in Italien und Spanien gekauften Pferde geschickt. Als Eporedorix und Viridomarus hinkamen und von der Lage des Stammes erfuhren, dass nämlich Litavicus bei den Heduern in Bibracte, ihrer bedeutendsten Stadt, Aufnahme gefunden hatte, dass ihr höchster Beamter Canvictor Litavis und ein großer Teil des Senats sich bei ihm eingefunden habe, dass Gesandte von Staats wegen zu Vercingetorix geschickt worden seien, um Freundschaft und Frieden zu schließen, da glaubten sie, einen so großen Vorteil nicht ausschlagen zu dürfen. Daher machten sie in Noviodunum die Sicherungsposten und dortigen Kaufleute nieder und verteilten das Geld und die Pferde unter sich. Die Geiseln der Stämme ließen sie nach Bibracte zum höchsten Beamten bringen. Weil sie glaubten, die Stadt nicht halten zu können, steckten sie diese an, damit sie uns nicht irgendwie von Nutzen sei. Das Getreide schafften sie, soweit sie es in der Eile tun konnten, zu Schiff fort, schütteten das Restliche in den Fluss oder verbrannten es. Sie selbst zogen aus den Nachbargegenden Truppen zusammen, verteilten Posten und Wachen an den Ufern der Loire, ließen überall die Reiterei auftauchen, um einzuschüchtern und zu versuchen, uns von der Zufuhr abzuschneiden. Diese ihre Hoffnung förderte sehr die Tatsache, dass die Loire infolge der Schneeschmelze angeschwollen war, so dass man sie allem Anschein nach überhaupt nicht in einer Furt durchschreiten könnte. 56. Eckige Klammer zu auf die Meldung hiervon glaubte ich, mich beeilen zu müssen um, wenn ich bei dem Bau der Brücke einen Kampf riskieren müsse, zu kämpfen, bevor größere Truppenmassen dort zusammengezogen seien. Denn meinen Plan zu ändern und nach Oberitalien abzuziehen, an diesen Notwendigkeit glaubte wohl damals der eine oder andere, Bindestrich, machte nicht nur die entwürdigende Schande, das vorgelagerte Kiewen enge Birge und die Schwierigkeit der Wege unmöglich, sondern auch ganz besonders die Sorge um Labienus und seine Legionen. Daher eilte ich in Gewaltmärschen bei Tag und Nacht wieder aller Erwarten an die Loire und entdeckte dort mit meinen Reitern eine angesichts der Notlage noch einigermaßen geeignete Furt. Wenigstens die Arme und Schultern, um die Waffen über Wasser zu halten, konnten trocken bleiben, wenn sich noch die Reiterei im Fluss aufstellte, um die Gewalt der Strömung zu brechen. Da die Feinde schon beim ersten Anblick im Schrecken geritten, führte ich das Heer unversehrt hinüber, fand auf den Feldern Getreide und sehr viel Vieh, versorgte damit reichlich die Truppe und marschierte in das Land der Senonen. 57. Eckige Klammer zu während dieser meiner Unternehmungen ließ Labienus den kürzlich aus Italien eingetroffenen Ersatz zum Schutze des Trosses in Agedincum zurück und marschierte mit 4 Legionen auf Paris, der auf einer Insel der seine gelegenen Hauptstadt der Parisier. Als seine Ankunft beim Feinde bekannt wurde, rückten große Truppenmassen aus den Nachbarstaaten an. Der Oberbefehl wurde dem Aulerker Camulogenus übertragen, der trotz seines hohen Alters wegen seiner hervorragenden militärischen Erfahrung auf diesen Posten berufen wurde. Als dieser feststellte, dass zusammenhängendes Sumpfgebiet, das Abfluss zur Seine hatte, die ganze Gegend unzugänglich machte, setzte er sich hier fest und traf Maßnahmen, unsere Truppen am Eindringen zu hindern. 58. Eckige Klammer zu Labienus machte zuerst den Versuch, die Laufhallen vorzuschieben, den Sumpf mit Erde und Rasenstücken auszufüllen und einen befestigten Weg anzulegen. Als er merkte, dass dies zu schwer zu bewerkstelligen war, brach er in aller Stille um die dritte Nachtwache auf und marschierte auf dem gleichen Wege, auf dem er gekommen war, nach Metiosedum. Dies war eine auf einer Insel der Seine gelegene Stadt der Senonen in ähnlicher Lage wie die eben geschilderte von Paris. Er erbeutete ungefähr 50 Schiffe, zog sie schnell zusammen, brachte die Soldaten an Bord und bemächtigte sich ohne Schwertstreich der Stadt. Die Städter, von denen ein großer Teil zum Kriegsdienst eingezogen war, waren nämlich überrascht und in Schrecken gesetzt. Er ließ die Brücke, welche die Feinde an den Vortagen abgebrochen hatten, wiederherstellen, führte das Heer hinüber und marschierte den Fluss abwärts nach Paris. Als die Feinde dies von den Flüchtlingen aus Metiosedum erfuhren, ließen sie Paris anstecken und die Brücken der Stadt abbrechen. Sie marschierten aus dem Sumpfgebiet an das Ufer der Seine und bezogen eine Stellung gegenüber der Stadt und dem Lager des Labienus. 59. Schon hörte man, dass ich von Gergovia abgezogen sei, schon drangen Gerüchte über den Abfall der Haduer und den glücklichen Aufstand Galliens zu ihnen, und schon behaupteten die Gallier in Gesprächen, dass ich, von meinem Wege und der Loire abgeschnitten und durch Getreidemangel genötigt, nach Oberitalien geeilt sei. Als aber die Bellovaker, die schon immer zur Untreue neigten, vom Abfall der Haduer erfuhren, begannen sie, Truppen auszuheben und in aller Öffentlichkeit zum Kriege zu rüsten. Da sah Labienus ein, dass er infolge dieses so gewaltigen Umschwunges einen ganz anderen Plan fassen müsse, als er ihn vorher gehabt hatte, und überlegte schon nicht mehr, wie er irgendeinen Erfolg erringen und die Feinde zum Kampf herausfordern, sondern wie er das Heer unversehrt nach Agedincum zurückführen könne. Denn auf der einen Seite bedrohten ihn die Bellovaker, der Volksstamm, der in Gallien den Ruf größter Tapferkeit genoss. Die andere hielt Camulogenus mit einem schlagfertigen und wohl ausgerüsteten Heer. Dann hielt der gewaltige Strom die von dem festen Platz und dem Tross abgeschnittenen Legionen fest. Da sich so große Schwierigkeiten plötzlich entgegenstellten, sah er ein, dass er nur von einem kühnen Entschlüsse Rettung erhoffen dürfe. 60. Er berief daher gegen Abend eine Versammlung und schärfte den Soldaten ein, seine Befehle sorgfältig und gewissenhaft auszuführen, vertraute die aus Metiosedum mitgeführten römischen Schiffe einzeln römischen Rittern an und befahl, nach Ablauf der ersten Nachtwache 4 Meilen flussabwärts lautlos zu marschieren und dort auf ihn zu warten. 5 Kohorten, die er zu schwach für den Kampfeinsatz hielt, ließ er zum Schutz des Lagers zurück. Den übrigen 5 dieser Legion gab er den Befehl, um Mitternacht mit dem gesamten Tross stromaufwärts unter großem Lärm zu marschieren. Er beschaffte auch Kähne. Diese schickte er unter lautem Ruderschlag eben dorthin. Er selbst brach kurz darauf in aller Stille mit 3 Legionen nach der Stelle auf, wo befehlsgemäß die Schiffe landeten. 61. Als er dort eintraf, wurden die Posten der Feinde, wie sie überall am Flusse verteilt waren, völlig ahnungslos. Es hatte sich nämlich plötzlich ein großes Unwetter erhoben, von unseren Truppen überrumpelt. Fußvolk und Reiterei wurden unter Führung von mit dieser Aufgabe betrauten römischen Rittern schnell hinübergeschickt. Fast gleichzeitig wurde bei Tagesanbruch den Feinden gemeldet, im römischen Lager gehe es lauter als gewöhnlich zu, ein großer Zug marschiere stromaufwärts, Ruderschlag werde dort vernommen und Soldaten seien weiter unterhalb auf Schiffen hinübergesetzt. Als sie dies hörten, teilten sie ihre Truppen auch in 3 Teile, weil sie annahmen, dass die Legionen an 3 Stellen hinübergingen und alle bestürzt über den Abfall der Haduer die Flucht vorbereiteten. Sie ließen also eine Bedeckung in der Gegend des Lagers zurück, schickten eine kleinere Abteilung in Richtung Metiosedum, die nur so weit vorrücken sollte, wie weit die Schiffe gefahren waren, und führten die übrigen Truppen gegen Labienus. 62. Bei Morgengrauen waren unsere Leute sämtlich hinübergesetzt, und das feindliche Heer wurde gesichtet. Labienus feuerte seine Soldaten an, sie sollten nicht ihre alte Tapferkeit und so viele glückliche Schlachten vergessen und meinen, ich, unter dessen Führung sie schon häufig gesiegt hätten, sei persönlich anwesend. Er gab das Signal zur Schlacht. Beim ersten Zusammenstoß wurde auf dem rechten Flügel, wo die 7. Legion stand, der Feind geschlagen und in die Flucht geworfen. Auf dem linken aber, den die 12er hielten, leisteten, als die ersten Reihen der Feinde von den Geschossen durchbohrt gefallen waren, die übrigen stärksten Widerstand, und keiner kam auch nur auf den Gedanken, zu fliehen. Der Führer der Feinde Camulogenus griff persönlich mit Rat und Tat an und feuerte sie an. Als auch jetzt noch der siegreiche Ausgang in Frage gestellt war und den Tribunen der 7. Legion gemeldet wurde, wie es auf dem linken Flügel stand, führten sie die Legion in den Rücken der Feinde und griffen an. Nicht einmal jetzt wich ein Feind von seinem Platze, sondern alle wurden eingeschlossen und niedergemacht. Das gleiche Schicksal teilte Camulogenus. Die gegenüber dem Lager des Labienus zur Deckung zurückgebliebenen Feinde eilten auf die Kunde von der Schlacht ihren Kameraden zur Hilfe und nahmen den Hügel, konnten aber dem Angriff unserer siegreichen Truppen nicht standhalten. So wurden sie zusammen mit ihren fliehenden Kameraden, soweit sie nicht Wälder und Berge schützten, von den Reitern niedergemacht. Nach dieser Schlacht kehrte Labienus nach Agaldenkum zurück, wo der Tross des ganzen Heeres geblieben war. Von dort gelangte er mit all seinen Truppen zu mir. 63. Eckige Klammer zu. Als der Abfall der Hadur bekannt wurde, nahm der Krieg größere Ausmaße an. In alle Richtungen wurden von ihnen Gesandtschaften ausgeschickt. Was sie an Einfluss, Ansehen und Geld vermochten, setzten sie ein, die Stämme aufzuwiegeln. Die Geiseln nahmen sie fest, die ich bei ihnen in Verwahrung gegeben hatte. Die noch Schwankenden setzten sie durch Androhung der Todesstrafe in Schrecken. Vercingetorix baten sie, zu ihnen zu kommen und mit ihnen gemeinsam die Kriegsmaßnahmen zu beraten. Als sie das erreicht hatten, suchten sie durchzusetzen, dass ihnen der Oberbefehl übertragen werde. Da es darüber zu einem Zwist gekommen war, wurde ein Landtag ganz Galliens nach Bibracte einberufen. Zu ihm erschien man zahlreich von allen Stämmen. Die Angelegenheit wurde einer Gesamtabstimmung überlassen. Alle ohne Ausnahme erkannten Vercingetorix als Oberführer an. An diesem Landtag nahmen die Remer, Lingonen und Trevierer nicht teil, jene, weil sie uns treu blieben, die Trevierer, weil sie zu weit entfernt waren und von den Germanen schwer heimgesucht wurden. Das war auch der Grund, dass sie den ganzen Krieg nicht mitmachten und keinem Hilfe schickten. Die Hedur waren schwer gekränkt darüber, dass sie aus ihrer Führerstellung verdrängt waren, waren ungehalten über den Wechsel des Schicksals und sehnten sich nach meiner rücksichtsvollen Behandlung, wagten indessen nicht, sich von den übrigen zu trennen, nachdem man erst einmal in den Krieg getreten war. Nur widerwillig fügten sich die beiden jungen Männer Eporedorix und Viridomarus, die sich große Hoffnungen gemacht hatten, dem Vercingetorix. 64. Eckige Klammer zu. Dieser gebot den übrigen Stämmen, Geiseln zu stellen, und setzte den Termin hierfür fest. Schließlich befahl er, dass sich bei ihm schnell alle Reiter, 15.000 an Zahl, einfänden. Mit dem Fußvolk, das er vorher gehabt habe, werde er auskommen. Das Schicksal werde er nicht herausfordern oder in offener Feldschlacht kämpfen. Sei es doch leicht, da er Reiter in Hülle und Fülle habe, die Römer am Getreide holen und Fouragieren zu hindern. Mit Gelassenheit sollten sie ihre Getreidevorräte vernichten und ihre Häuser einäschern, da nach dem Verlust ihrer habe ihnen, wie sie sehen, ewige Herrschaft und Freiheit winke. Nach diesen Anordnungen befahl er den Heduern und Segusiavern, Nachbarn der römischen Provinz, 10.000 Mann Fußvolk und zusätzlich 800 Reiter zu stellen. Den Befehl über sie übertrug er einem Bruder des Eporedorix und wies ihn an, über die Allobroge herzufallen. Auf der anderen Seite schickt er die Gabaler und nächsten Gaue der Arverner ins Gebiet der Helvier, ebenso die Rutenen und Kadurke in das der Volkerer Rekumika. Dessen ungeachtet wiegelte er durch geheime Boten und Gesandtschaften die Allobroge auf, von denen er hoffte, dass sie sich noch nicht vom früheren Kriege beruhigt hätten. Ihren Fürsten versprach er Geld, dem Stamm aber die Herrschaft über die ganze Provinz. 65. Eckige Klammer zu. Für alle diese Fälle war eine Streitmacht von 22 Kohorten vorgesehen, die, in der Provinz selbst ausgehoben, von dem Legaten Lucius Caesar nach allen Seiten HM eingesetzt wurden. Die Helvier hatten aus eigenem Antrieb mit den Nachbarn Krieg geführt, wurden geschlagen und nach Verlust des Stammesfürsten Gaius Valerius Domnatorus, eines Sohnes des Capurus, und mehrere anderer in ihre Städte und hinter ihre Mauern gejagt. Die Allobroger schützten durch zahlreiche an der Rhone aufgestellte Posten mit großer Sorgfalt und Umsicht ihre Grenzen. Weil ich sah, dass die Feinde an Reiterei überlegen waren und nach Sperrung aller Straßen keine Hilfe aus der Provinz und aus Oberitalien kommen konnte, schickte ich über den Rhein nach Germanien zu den in den Vorjahren unterworfenen Stämmen und holte Reiter und schnelle Fußkämpfer herbei, die zwischen den Reitern zu kämpfen pflegen. Nach deren Ankunft nahm ich, weil diese wenige brauchbare Pferde hatten, den Militärtribuninnen, den übrigen römischen Rittern und den freiwilligen Altgedienten die Pferde weg und gab sie den Germanen. 66. Eckige Klammer zu. Inzwischen trafen während dieser Geschehnisse die feindlichen Truppen aus dem Gebiet der Arverner und die Reiter ein, deren Aufgebot ganz Gallien befohlen worden war. Vercingetorix zog diese große Streitmacht zusammen und lagerte sich in drei Feldlagern an die 10 Meilen von uns entfernt, während ich durch das Grenzgebiet der Lingonen in den Raum der Sequaner marschierte, um desto leichter der römischen Provinz Hilfe zu bringen. Vercingetorix berief seine Reiterführer zu einem Kriegsrat und legte ihnen dar, dass die Stunde des Sieges gekommen sei. Die Römer flöhen schon nach Oberitalien und räumten Gallien. Das genüge zwar, die Freiheit für den Augenblick zu behaupten. Für die Zukunft sei aber damit für Frieden und Ruhe wenig gewonnen. Die Feinde würden nämlich mit einer größeren Heeresmacht wiederkommen und mit dem Kriege nicht aufhören. Sie sollten also die auf dem Marsch Behinderten angreifen. Wenn die Legionen ihre Leute beschützen und dabei verweilen sollten, könnten sie nicht marschieren. Wenn sie aber, was, wie er fest vertraue, eher eintreten werde, den Tross im Stiche ließen, würden sie eine materielle und moralische Schlappe erleiden. Denn dass von den Reitern der Feinde kein einziger die Hauptmacht auch nur zu verlassen wage, dürften sie wohl selbst nicht bezweifeln. Damit sie selbst mit umso größerem Mute ans Werk gingen, werde er alle Truppen vor dem Lager aufstellen und den Feinden Schrecken einjagen. Die Reiter brüllten Beifall. Durch den heiligsten Eid müsse man bekräftigen, dass keiner ein Obdach finde, keiner zu den Eltern, zur Gattin zurück dürfe, wenn er nicht mindestens 2-mal durch das feindliche Gewühl gesprengt sei. 67. Eckige Klammer zu. Der Vorschlag wurde gebilligt, und alle mussten diesen Eid schwören. Am folgenden Tage teilten die Gallier die Reiterei in 3 Abteilungen. 2 erschienen an den beiden Flanken, eine begann, vorn den Zug anzugreifen. Ich teilte auf die Meldung hiervon meine Reiter ebenfalls in 3 Geschwader und schickte sie gegen den Feind. An allen Stellen entbrannte der Kampf. Der Zug machte Halt. Der Tross wurde von den Legionen in die Mitte genommen. Wenn meine Leute an einer Stelle in Gefahr oder allzu sehr bedrängt zu sein schienen, ließ ich dort nach einer Schwenkung angreifen. Diese Maßnahme hinderte die Feinde am Vordringen und bestärkte unsere Leute in der Hoffnung auf Hilfe. Endlich erkämpften die Germanen auf der rechten Flanke den Höhenrücken und schlugen dort die Feinde zurück. Die Fliehenden verfolgten sie bis an den Fluss, wo Vercingetorix mit dem Fußvolk Stellung bezogen hatte, und töteten mehrere. Als das die übrigen merkten, flohen sie aus Furcht, eingekesselt zu werden. An allen Stellen gab es ein blutiges Gemetzel. 3 vornehme Häduer wurden gefangen und zu mir gebracht, der Reiterführer Cotus, welcher mit Can Victor Litavis bei den letzten Wahlen den Zwist gehabt hatte, Cavarillus, der nach dem Abfall des Litavicus das Fußvolk kommandiert hatte, und Eporedorix, unter dessen Führung die Häduer vor meiner Ankunft mit den Sequanern im Kriege gelegen hatten. 68. Eckige Klammer zu. Als die gesamte Reiterei geschlagen war, ließ Vercingetorix, wie er vor dem Lager in Stellung gegangen war, zum Rückzug antreten, machte sich daran, sofort nach Alusia, der Stadt der Mandubier, zu marschieren, und ließ schnell den Tross aus dem Lager führen und ihm folgen. Ich führte meinen Tross auf die nächste Anhöhe, ließ zu seinem Schutz 2 Legionen zurück, verfolgte die Feinde, solange es der Tag noch zuließ, machte 3000 Mann von der feindlichen Nachhut nieder und schlug am folgenden Tage bei Alesia ein Lager auf und erkundete die Lage der Stadt. Die Feinde waren sehr niedergeschlagen, weil gerade ihre Reiterei vertrieben worden war, auf die sie besondere Hoffnung gesetzt hatten. Ich spornte meine Soldaten zur Schanzarbeit an und begann, die Stadt rings mit Schanzwerken einzuschließen. 69. Eckige Klammer zu Alesia liegt auf einer so hohen Bergkuppe, dass die Einnahme nur durch Einschließung möglich schien. Den Fuß dieses Berges bespülen an zwei Stellen Flüsse. Vor der Stadt zieht sich eine ungefähr 3 Meilen weit sich erstreckende Ebene hin. Auf allen anderen Seiten schließt sie eine Hügelkette von ziemlich gleicher Höhe ein. Unterhalb der Stadtmauer, die Anhöhe liegt dort in östlicher Richtung, hatten sich die Truppen der Gallier festgesetzt und einen Graben und eine 6 Fuß hohe Notmauer gezogen. Die von uns angelegten Belagerungswerke erstreckten sich auf einen Umkreis von 11 Meilen. Das Lager wurde auf günstigem Platz aufgeschlagen, und außerdem wurden 23 Stützpunkte angelegt, damit an keiner Stelle ein plötzlicher feindlicher Ausfall erfolgen könne. Diese wurden nachts mit Posten und starken Wachen besetzt. 70. Eckige Klammer zu die Schanzarbeit war begonnen, und es entwickelte sich ein Reitergefecht in der Ebene, die, wie erwähnt, hügellos 3 Meilen lang sich erstreckt. Mit höchster Erbitterung kämpfte man auf beiden Seiten. Unseren schwer bedrängten Leuten schickte ich die Germanen zu Hilfe und ließ die Legion vor dem Lager in Stellung gehen, damit nicht etwa plötzlich ein Vorstoß durch das feindliche Fußvolk erfolge. Infolge der Deckung durch die Legionen wuchs bei unseren Soldaten der Mut. Die Feinde wurden in die Flucht geschlagen, waren sich infolge ihrer Menge selbst im Wege und stauten sich in den allzu engen Toren. Die Germanen verfolgten sie schärfer bis zu den Schanzen. Es begann ein großes Blutbad. Einige ließen ihre Pferde im Stich und versuchten durch den Graben zu kommen und die Mauer zu ersteigen. Ich ließ die Legionen, die ich vor dem Mal in Stellung gebracht hatte, ein wenig vorrücken. Ebenso sehr gerieten die Gallier, die innerhalb der Schanzen standen, in Verwirrung. In der Sorge, dass man sofort gegen sie anrücke, schlugen sie Alarm. Einige erzwangen sich in ihrer Angst und ihrem Schrecken den Zugang in die Stadt. Vercingetorix ließ die Stadttore schließen, damit nicht das Lager von Truppen entblößt werde. Die Germanen hieben viele nieder, erbeuteten mehrere Pferde und zogen sich zurück. 71. Eckige Klammer zu bevor wir unsere Schanzen fertigstellten, fasste Vercingetorix den Entschluss, alle seine Reiter in der Nacht zu entlassen. Beim Weggang gab er jedem Einzelnen den Auftrag, er solle zu seinem Stamm reiten und die Einberufung eines jeden Waffenfähigen veranlassen. Er wies auf seine Verdienste hin und beschwor sie, an seine Sicherheit zu denken und ihn nicht dem Feinde zu martervollem Tode auszuliefern. Wenn sie ihre Pflicht nicht erfüllten, würden 80.000 auserlesene Männer mit ihm umkommen. Nach einer angestellten Bestandsaufnahme habe er Getreide für knapp 30 Tage. Aber bei sparsamem Verbrauch könne er noch ein wenig länger aushalten. Mit diesen Aufträgen schickte er die Reiter um die zweite Nachtwache fort über die Lücke, wo das römische Belagerungswerk noch nicht errichtet war. Alles Getreide ließ er zu sich bringen. Für die, die seinem Befehle nicht nachkämen, setzte er die Todesstrafe fest. Das Schlachtvieh, das in großer Menge von den Mandubien zusammengetrieben war, verteilte er nach der Kopfzahl. Das Getreide ließ er nur sparsam und nach austeilen. Alle Truppen, die er vor der Stadt aufgestellt hatte, nahm er in ihr auf. Unter diesen Vorsichtsmaßregeln schickte er sich an, die gallischen Reiter abzuwarten und sich für den weiteren Kampf zu rüsten. 72. Eckige Klammer zu Als ich das von Überläufern und Gefangenen erfuhr, legte ich folgende Arten von Schanzwerken an. Ich ließ einen 20 Fuß breiten Graben mit senkrechten Seitenwänden ziehen, so, dass er unten gleich breit war, wie seine Ränder auseinander standen. Alle übrigen Befestigungsanlagen legte ich 400 Fuß von diesem Graben zurück. Damit verfolgte ich die Absicht, die Feinde sollten nicht, Da ich doch einen so großen Raum mit Schanzwerken einschließen musste und nur schwer das ganze Werk mit Mannschaften rings besetzen konnte, plötzlich nachts in Massen heranstürmen oder bei Tage durch Beschuss unseren zur Arbeit kommenden Soldaten Verluste beibringen. In diese Entfernung von 400 Fuß ließ ich zwei weitere 15 Fuß breite und ebenso tiefe Gräben ziehen. Den inneren von diesen, der durch ebenes Gelände und eine Niederung lief, setzte ich unter Wasser, das ich aus dem Flusse ableitete. Hinter den beiden Gräben errichtete ich den 12 Fuß hohen Belagerungswall. An ihn fügte ich eine Brustwehr und Zinnen. Gewaltige gabelförmige Spitzpfähle ragten an den Verbindungsstellen der Schirmwände und des Dammes hervor, die den Feinden das Erklimmen erschweren sollten. Das gesamte Werk versah ich in Abständen von 80 Fuß mit Türmen. 73. Eckige Klammer zu. Es war notwendig, zu gleicher Zeit das Material heranzuschaffen, zu foragieren und so ausgedehnte Befestigungsanlagen zu sichern. Bisweilen versuchten die Gallier, die Arbeiten zu stören und aus der Mehrzahl der Tore mit aller Gewalt einen Ausfall zu machen. Daher glaubte ich, diese Abwehrhindernisse noch verstärken zu müssen, um auch mit einer geringen Truppenzahl die Werke verteidigen zu können. Es wurden also Baumstämme und ausreichend dicke Äste abgesägt. Ihre Enden wurden von der Rinde befreit und vorne zugespitzt. Dann wurden fortlaufende, 5 Fuß tiefe Gräben gezogen. In diese wurden die Pfähle eingeschlagen und ragten, unten befestigt, dass sie nicht herausgerissen werden konnten, aus dem Astwerk hervor. So wurden 5 Reihen miteinander verbunden und verflochten. Wenn aber jemand eindrang, so geriet er in die spitzen Pfähle. Im Soldatenmund hießen sie Spitzsäulen. Vor diesen wurden in schräger Anordnung übers Kreuz 3 Fuß tiefe, trichterförmige Gruben gegraben. In diese wurden länglich runde, schenkeldicke Pfähle, oben zugespitzt und durch Feuer gehärtet, eingeschlagen, so dass sie nicht mehr als 4 Zoll über den Grabenrand herausragten. Die einzelnen Fußenden wurden zur Verstärkung und Befestigung unten mit Erde festgestampft. Um das Hindernis zu verbergen, wurde der übrige Teil der Grube mit Flecht- und Strauchwerk bedeckt. Je 8 Reihen solcher Gruben standen je 3 Fuß voneinander ab. Nach der Ähnlichkeit mit den Lilienblüten nannten sie die Soldaten Lilien. Vor diesen wurden Fußangeln, die 1 Fuß lang waren, mit eingeschlagenen eisernen Widerhaken ganz in die Erde eingegraben und in kleinen Zwischenräumen überall verlegt. Im Soldaten und hießen diese Ochsenstachel. 74. Eckige Klammer zu. Nach dem Bau dieser Anlagen legte ich in einem, soweit die Bodenbeschaffenheit es zuließ, möglichst ebenen Gelände in einem Umkreis von 14 Meilen eine zweite, ähnliche Befestigungslinie an, in entgegengesetzter Richtung von der ersten mit der Front zu dem etwa im Rücken nahe Enden Feind, so dass nicht einmal durch große Feindmengen die Befestigungsbesatzungen eingeschlossen werden konnten. Um aber nicht gezwungen zu sein, unter Gefahr aus dem Lager zu gehen, gab ich den Befehl, Getreide und Futter für 30 Tage zusammenzubringen und bereitzustellen. 75. Eckige Klammer zu. Während dieser Vorgänge vor Alusia beriefen die Gallier eine Versammlung ihrer Stammeshäupter und beschlossen, nicht alle Waffen fehlten, wie Vercingetorix verlangt hatte, einzuberufen, sondern nur das Aufgebot einer bestimmten Anzahl einem jeden Stamme zu befehlen, aus Sorge, falls sie eine Soldi gewaltige Heeresmacht zusammenzügen, dann die eigenen Leute nicht in Zucht und Ordnung halten und auch noch für die Verpflegung sorgen zu können. Befehlsgemäß mussten Stellen, die Hedua und ihre Schutzgenossen, die Segusiawer, Ambarer und Aulerka Branovica 35.000 Mann, die Arferner und die ihnen zugeteilten Eleutheten, Kadoker, Gabala und Velavir, die unter der Schutzherrschaft der Arferner standen, die gleiche Anzahl. Diese Quaner, Sinonen, Vitorigen, Santonen, Rutenen, Kanuten 12.000 Mann. Die Belovager 10.000 Mann. Die Lemoviken die gleiche Zahl. Die Piktonen, Turonen, Parisier und Helvetier 8.000 Mann. Die Anten, Ambianer, Mediumatriker, Pletrocorier, Nervier, Morener, Niziopogen 6.000 Mann. Die Aulerker Genomanen 5.000 Mann. Die Atrebaten die gleiche Zahl. Livilio Cassa 4000. Die Isovir und Anlerkerebroviten 3000. Die Rajuraka und Boyer 2000 Mann. Alle Küstenstämme, ihr Gesamtname ist bei ihnen Arimorika, 30.000 Mann. Unter diesen befanden sich die Koryosuliten, Redonen, Ambibarier, Kaleten, Osismer und Venella. Die Belowaker stellten ihre Zahl nicht, weil sie, wie sie erklärten, selbstständig und nach eigenem Ermessen mit den Römern Krieg führen und sich keinem Befehle fügen wollten. Indessen schickten sie, von Commius gebeten, aus Freundschaft zu diesem 2000 Mann. 76. Eckige Klammer zu der treuen und nützlichen Dienste des Commius hatte ich mich, wie berichtet, in den Vorjahren in Britannien bedient. Für seine Verdienste hatte ich ihm seinen Stammabgaben freigelassen, diesem das eigene Recht und die eigenen Gesetze wiedergegeben und sogar die Moriner unterstellt. Indessen war die Einmütigkeit ganz Galliens, die Freiheit zu sichern und den alten Kriegsruhm wieder zu gewinnen, so groß, dass sie sich weder durch die Dienste, noch durch die Erinnerung an die alte Freundschaft beeinflussen ließen und alle mit Gut und Blut sich auf diesen Krieg verlegten. Als ungefähr 8000 Reiter und rund 250.000 Fußsoldaten aufgeboten waren, wurde im Gebiet der Hadua eine Musterung veranstaltet, eine genaue Zählung vorgenommen, und die Vorgesetzten wurden eingeteilt. Dem Atrebaten Commius, den Heduam Viridomarus und Eporedorix, dem Afener Vercassivel Launus, einem Vetter des Vercingetorix, wurde der Oberbefehl übertragen. Diesen wurden aus den Stämmen ausgesuchte Männer als militärische Berater mitgegeben. Alle gingen kampfesfreudig und voller Zuversicht nach Alesia. Es gab unter ihnen allen keinen einzigen, der angenommen hätte, dass man auch nur den Anblick eines solch gewaltigen Heeres ertragen könne, zumal unter für den Feind zu ungleichen Bedingungen. Musste er sich doch bei einem Ausfall aus der Stadt ihnen zum Kampfe stellen, während in seinem Rücken solche riesige Mengen an Vätern und Fußtruppen auftauchten. 77. Eckige Klammer zu als nach Ablauf des Tages, an dem sie das Eintreffen der Hilfstruppen ihrer Stammesgenossen erwarteten, alles Getreide verbraucht war, beriefen die in Alesia Eingeschlossenen, ohne zu wissen, was bei den Heduern vorging, einen Kriegsrat und beratschlagten, was zu tun sei, da ihre Mittel zu Ende gegangen waren. Es wurden verschiedene Ansichten geäußert. Ein Teil war für Ergebung, die anderen waren, solange die Kräfte reichten, für einen Ausfall. Dabei darf nicht die Rede des Kretognatus wegen ihrer einzigartigen, unmenschlichen Grausamkeit übergangen werden. Dieser, ein höchst vornehmer und sehr angesehener Afener, sprach folgendermaßen: Ich will kein Wort verlieren über den Antrag derer, welche mit dem Wort Ergebung eigentlich nur schimpfligste Sklaverei meinen, und bin der Ansicht, dass solche Männer unter uns keinen Platz haben und zum Kriegsrat gar nicht hinzugezogen werden dürfen. Ich will mich nur mit denen befassen, die für einen Ausfall sind. In deren Absicht liegt offenbar noch nach euer aller Übereinstimmung die Erinnerung an altes Heldentum. Aber es ist doch nur ein Mangel an Energie und keine Tapferkeit, ein wenig Not nicht ertragen zu können. Diejenigen, welche freiwillig den Tod suchen, kann man eher antreffen als die, welche Schmerz geduldig ertragen. Und gleichwohl würde ich diese Ansicht billigen, so viel Würde habe ich noch, Bindestrich, wenn ich sehe, dass es ganz allein um das Opfer unseres Lebens gehe. Aber bei unserem Beschluss müssen wir auf ganz Gallien sehen, dass wir zu unserer Rettung aufgeboten haben. Wie wird wohl, wenn 80.000 Mann an einer Stelle gefallen wären, unseren Angehörigen und Blutsverwandten zumute sein, wenn sie gezwungen werden, sozusagen auf deren Leichen zum Entscheidungskampf anzutreten? Beraubt also nicht die eurer Hilfe, welche um eurer Rettung willen ihre übereigene Gefahr missachtet haben, und richtet nicht aus Dummheit, Unbesonnenheit und Feigheit ganz Gallien zugrunde und stürzt es nicht in ewige Knechtschaft. Oder zweifelt ihr etwa, weil sie bis heute noch nicht eingetroffen sind, an ihrer Treue und Beharrlichkeit? Ferner, glaubt ihr, dass die Römer zu ihrem Vergnügen in ihren äußeren Schanzwerken täglich so fleißig schuften? Wenn ihr durch gallische Boten nicht ermutigt werden könnt, Da jeder Zugang versperrt ist, so habt die Römer zu Zeugen, dass deren Eintreffen bevorsteht. Nur aus Furcht davor mühen sie sich Tag und Nacht bei ihren Schanzarbeiten. Was nun rate ich? Zu tun, was unsere Vorfahren bereits getan haben in dem durchaus nicht zu vergleichenden Kriege gegen die Kimbern und Teutonen. In die Städte zurückgetrieben und von gleichem Mangel bedroht, haben sie mit den Leichen derer, die infolge ihres Alters kriegsuntauglich schienen, ihr Leben gefristet und sich den Feinden nicht ergeben. Wenn wir hierfür nicht schon das Beispiel hätten, so müsste das, so meine ich, der Freiheit wegen eingeführt und als herrliche Tat den Nachfahren überliefert werden. Denn wie kann der heutige Krieg mit dem damaligen verglichen werden? Die Kimbern haben zwar Gallien verwüstet und unserem Lande schweren Schaden zugefügt, aber eines Tages es wieder verlassen und andere Länder aufgesucht. Recht, Gesetze, Felder und Freiheit haben sie uns gelassen. Was aber suchen und wünschen die Römer denn anderes, als voller Neid im Lande und in den Staaten derer sich einzunisten und die in ewige Knechtschaft zu stürzen, die sie als ruhmvoll und kriegstüchtig erkannt haben? Nur die niemals haben sie unter anderen Bedingungen Krieg geführt. Wenn ihr nicht wissen solltet, was in den weit abliegenden Nationen geschieht, so werfet einen Blick nun auf das Nachbargallien, welches zur Provinz gemacht, nach Abänderung des Rechts und der Gesetze den Henkerbeilen ausgeliefert, in ewiger Knechtschaft schmachtet. 78. Eckige Klammer zu. Als diese Ansichten geäußert waren, bestimmten sie, dass die infolge Krankheit oder Alters kriegsuntauglichen die Stadt verließen und sie selbst alles versuchen sollten, ehe sie zu der von Crito Cnatus vorgeschlagenen Maßnahme schritten. Seinem Vorschlag müsse man, wenn die Not dazu zwinge und die Hilfstruppen ausblieben, eher folgen, als an Ergebung und Frieden denken. Die Mandubier, die sie in der Stadt aufgenommen hatten, wurden gezwungen, mit Frauen und Kindern sie zu verlassen. Diese kamen an unsere Wälle und Gräben und baten inständigst unter Tränen, sie doch als Sklaven aufzunehmen und ihnen etwas zu essen zu geben. Ich verbot das aber den auf dem Wall verteilten Posten. 79. Eckige Klammer zu. Inzwischen trafen Commius und die übrigen Führer, denen der Oberbefehl übertragen worden war, mit der gesamten Heeresmacht vor Alusia ein, besetzten eine äußere Anhöhe und lagerten ungefähr 6 Meilen von unseren Schanzwerken entfernt. Am folgenden Tage führten sie die Reiter aus dem Lager heraus, besetzten dicht die oben erwähnte 3 Meilen lang sich erstreckende Ebene, führten die Fußtruppen ein Stück von ihr weg und ließen sie an einer höher gelegenen Stelle Halt machen. Von Alesia aus hatte man einen freien Ausblick auf diese Ebene. Als man die Ersatztruppen sah, lief man dort zusammen, beglückwünschte sich gegenseitig, und alles jauchzte vor Freude. Und so führten sie die Truppen vor die Stadt, lagerten sich dort, füllten den nächsten Graben mit Fastilinen und mit Erde aus und bereiteten sich für den Ausfall und alle Möglichkeiten vor. 80. Eckige Klammer zu. Ich stellte mein ganzes Heer am inneren und äußeren Befestigungswerk so auf, dass jedermann, wenn der Ernstfall eintrete, seine Stellung genau kannte und hielt, und ließ die Reiterei aus dem Lager herausführen und den Kampf eröffnen. Vom ganzen Lager aus, das den Höhenzug ringsam ausfüllte, hatte man freien Ausblick, und alle Soldaten verfolgten gespannt den Ausgang des Kampfes. Die Gallier hatten zwischen die Reiter vereinzelt Bogenschützen und leicht Bewaffnete geworfen, die ihren Kameraden, falls sie wichen, Hilfe bringen und den Angriff unserer Reiter abwehren sollten. Von ihnen wurden mehrere unversehens verwundet und mussten das Schlachtfeld verlassen. Da die Gallier fest vertrauten, dass ihre Truppen die Oberhand gewinnen, und sahen, dass unsere Leute vor der Übermacht wichen, erhoben überall die noch innerhalb ihrer Festungslinien stehenden und die zur Hilfe herbeigeeilten wildes Geheul und Geschrei und feuerten dadurch ihre Landsleute an. Weil der Kampf vor den Augen aller ausgetragen wurde und keine rühmliche und feige Tat verborgen bleiben konnte, spornte die Ruhmsucht und die Angst vor Schmach beide Gegner zu höchster Tapferkeit an. Als von Mittag an bis fast zum Sonnenuntergang der Kampf unentschieden tobte, machten die Germanen auf einer Seite in dicht geschlossenen Geschwadern einen Vorstoß gegen den Feind und warfen ihn. Als er in die Flucht geschlagen war, wurden die Bogenschützen eingeschlossen und niedergemacht. Ebenso verfolgten von anderen Seiten unsere Truppen die Zurückweichenden bis zum feindlichen Lager und ließen ihnen keine Zeit, sich wieder zu sammeln. Aber die aus Alusia herausgekommenen Feinde zogen sich niedergeschlagen und fast ohne Hoffnung auf Sieg in die Stadt zurück. 81. Eckige Klammer zu nach einer eintägigen Unterbrechung, während der die Gallier eine große Menge Faschinenwerk, Leitern und Wallhaken bereitgestellt hatten, rückten sie um Mitternacht in aller Stille aus ihrem Lager aus und näherten sich unseren in der Nähe liegenden Schanzwerken. Plötzlich erhoben sie lautes Geschrei. Dieses Zeichen sollte den in der Stadt Eingeschlossenen ihren Aufbruch anzeigen, und schickten sich an, die Faschinen in die Gräben zu werten, mit Schleudern, Pfeilen und Steinwürfen uns von den Wällen zu werfen und alle Vorbereitungen zum Sturm zu treffen. Gleichzeitig ließ Vercingetorix auf das Geschrei hin durch Trompetensignale alarmieren und führte seine Truppen aus der Stadt. Wir bezogen, so wie ein jeder an den Vortagen für seinen Platz eingeteilt war, die Stellungen auf den Schanzwerken. Mit Schleudern, Pfundschleudern und vorn angekohlten Spitzpfählen, die wir auf der Schanze aufgestapelt hatten, und Schleuderkugeln vertrieben wir die Gallier. Da infolge der Dunkelheit jede Sicht fehlte, gab es auf beiden Seiten viele Verwundete. Mehrfach traten auch die schweren Geschütze in Tätigkeit. Die Legaten Marcus Antonius und Gaius Trebonius, denen die Verteidigung dieser Seiten zugewiesen war, schickten dort, wo sie uns in Bedrängnis sahen, Reserven, die sie aus den weiter abgelegenen Stützpunkten herangeholt hatten. 82. Eckige Klammer zu, solange die Gallier von unseren Werken weiter entfernt waren, richteten sie mehr mit ihrem starken Beschuss aus. Als sie aber näher herangerückt waren, gerieten sie ahnungslos in die Fußangeln, stürzten in die Gräben und wurden dort durchbohrt oder fielen, vom Wall und den Belagerungsstürmen aus von Mauerpeilen getroffen. Als überall viele von ihnen verwundet waren und noch kein Befestigungswerk durchbrochen war, zogen sie sich beim Morgengrauen aus Furcht, auf der offenen Flanke vom höher gelegenen römischen Lager aus durch einen Ausfall umzingelt und eingekesselt zu werden, in ihr Lager zurück. Aber während die in der Stadt Eingeschlossenen die von Vercingetorix vorbereiteten Sturmgeräte heranschafften und die ersten Gräben durch Ausfüllen mit Erde passierbar machten, hielten sie sich allzu lange bei diesen Vorbereitungen auf und sahen, bevor sie sich den Schanzwerken näherten, dass ihre Landsleute bereits abgezogen waren. So zogen sie sich unverrichteter Sache in die Stadt zurück. 83. Eckige Klammer zu, zweimal unter großen Verlusten zurückgeschlagen, hielten die Gallier Kriegsrat, was sie unternehmen sollten. Sie zogen geländerkundige Männer hinzu. Von diesen erhielten sie einen Überblick über die Lage, Lager und Befestigungsanlagen. Im Norden lag eine Höhe, welche wir wegen ihrer Ausdehnung nicht in unserem Werke hatten mit einbeziehen können. Notgedrungen hatten wir daher dort an einer fast ungünstigen und sanft abfallenden Stelle ein Lager aufgeschlagen. Dieses hatten die Legaten Gaius Anctistius Reginus und Gaius Caninius Rebilus mit zwei Legionen bezogen. Nach Erkundung des Geländes durch Spätrups wählten die feindlichen Führer 60.000 Mann aus, Angehörige der Stämme, die im Rufe höchster Tapferkeit standen. Was und wie zu Werk gegangen werden sollte, machten sie unter sich geheim aus. Sie bestimmten die Mittagszeit für das Unternehmen. Einem der vier Führer, dem Afener Vercassive Launus, dem Vetter des Vercingetorix, gaben sie den Befehl über diese Abteilung. Dieser brach um die erste Nachtwache aus dem Lager auf, hatte noch vor Tagesanbruch den Marsch zurückgelegt, bezog hinter einem Berg eine geschützte Stellung und gebot der Truppe nach den Anstrengungen der Nachtruhe. Als der Mittag bereits nahte, rückte er gegen unser eben erwähntes Lager vor. Gleichzeitig begann die Reiterei an die Befestigungswerke der Ebene heranzusprengen, während die übrigen Truppen vor dem Lager erschienen. 84. Eckige Klammer zu Vercingetorix, der von der Festung Alesia seine Stammesgenossen beobachtet hatte, marschierte aus der Stadt. Faschinen, lange Stangen, Sturmdächer, Mauersicheln und alle übrigen Sturmgeräte nahm er mit. Gleichzeitig wurde an allen Stellen gekämpft, überall wurde gestürmt. Die schwächsten Stellen wurden berannt. Unsere Truppen waren der großen Ausdehnung der Schanzwerke wegen zersplittert, und nirgends konnte man in größeren Massen dem Feinde entgegentreten. Viel trug zur Einschüchterung unserer Leute das laute Geschrei bei, welches hinter dem Rücken der Kämpfenden erscholl. Sahen sie doch, dass ihre eigene Sicherheit von der Tapferkeit der fernstehenden Kameraden abhing. Meistens nämlich erschreckt die Menschen das alles stärker, was nicht in unmittelbarer Nähe vorgeht. 85. Eckige Klammer zu. Ich fand einen günstigen Beobachtungsstand und verfolgte gespannt, was überall sich abspielte. An alle Stellen, wo Gefahr drohte, schickte ich Hilfstruppen. Beiden Parteien war es klar, dass das die Stunde war, in der man mit höchstem Einsatz kämpfen musste. Die Gallier gaben alles verloren, falls es nicht glückte, die Schanzen zu durchbrechen. Wir hofften auf ein Ende aller Mühen, wenn wir die Stellung behaupteten. Am heftigsten tobte der Kampf an den höher gelegenen Verschanzungen, gegen die, wie erwähnt, Werker Sivel Launus vorgeschickt worden war. Die Ungunst des Geländes, das in steilem Winkel abfiel, fiel sehr ins Gewicht. Einige schleuderten ihre Geschosse, andere rückten unter dem Schutz eines Schirmdaches vor. Anstelle der Abgekämpften traten frische Kräfte. Erde wurde von allen in die Gräben der Verschanzungslinie geworfen, gab den Galliern Möglichkeiten zum Aufstieg und verschüttete unsere im Boden versteckten Hindernisse. Und unseren Männern gingen bereits die Waffen aus, und die Kräfte erlahmten ihnen. 86. Eckige Klammer zu. Als ich die Lage übersah, schickte ich Labienus mit 6 Kohorten den Bedrängten zur Hilfe. Ich befahl, wenn er sich nicht halten könnte, die Kohorten zurückzuziehen und einen Vorstoß zu machen. Dies sollte er nur im Notfalle tun. Persönlich suchte ich die übrigen Abteilungen auf und ermutigte sie, nicht den Strapazen zu erliegen. Die Frucht aller früheren Kämpfe hänge von diesem Tage und dieser Stunde ab. Die eingeschlossenen Feinde rechneten wegen der Ausdehnung der Schanzanlagen nicht mehr mit einem Sieg in der Ebene und suchten die Steilhänge zu erklimmen. Hierher schafften sie auch alle ihre vorbereiteten Geräte. Durch gewaltigen Beschuss trieben sie die aus den Belagerungsstürmen hervorstürmenden zurück, füllten die Gräben mit Erde und Faschinen aus und rissen mit ihren Mauersicheln den Wall und seine Brustwehr ein. 87. Eckige Klammer zu. Zunächst setzte ich den jungen Brutus mit seinen, dann den Legaten Gaius Fabius mit anderen Kohorten ein. Schließlich führte ich selbst, als der Kampf größere Ausmaße annahm, frische Truppen als Reserve heran. Als das Gleichgewicht wiederhergestellt war und die Feinde schließlich zurückgeworfen waren, eilte ich an die Stelle, an der ich Labienus eingesetzt hatte. 4 Kohorten holte ich aus der nächsten Schanze heran, befahl, dass ein Teil der Reiterei mir folge, ein anderer die äußeren Schanzwerke umritte und den Feind im Rücken angreife. Als weder die Dämme, noch die Gräben die anstürmenden Feinde aufzuhalten vermochte, fasste Labienus 11 Kohorten, die, aus den nächsten Werken herausgeführt, ihm gerade in den Weg liefen, zusammen und setzte mich durch Melder von seinem geplanten Einsatz in Kenntnis. Ich eilte, um persönlich in den Kampf einzugreifen. 88. Eckige Klammer zu. Als mein Eintreffen an der Farbe meines Mantels bemerkt wurde, den ich als Abzeichen im Kampfe zu tragen pflegte, und die Reiterschwadronen und Kohorten gesichtet wurden, die mir befehlsgemäß folgten, vom Höhenkamm konnte man die Abhänge und den Talgrund überblicken, setzten die Feinde den Kampf verstärkt fort. Auf beiden Seiten erhob sich Geschrei, das mit gleichem auf dem Wall und allen Schanzen wechselte. Wir legten die Wurfspieße ab und kämpften mit den Schwertern. Plötzlich wurde im Rücken der Feinde die Reiterei gesichtet. Die anderen Ersatzkohorten stürmten heran. Die Feinde wandten sich zur Flucht. Den Fliehenden sprengten die Reiter entgegen. Es setzte ein furchtbares Blutbad ein. Vedulius, der Führer und Fürst der Lemovica, fiel. Werker Sivel Launus wurde auf der Flucht überrascht und gefangen genommen. 74 militärische Feldzeichen wurden mir gebracht. Nur wenige Reste einer so gewaltigen Menge zogen sich unversehrt ins Lager zurück. So wie die Feinde von der Stadt aus das Gemetzel und die Flucht ihrer Landsleute sahen, gaben sie alles verloren und zogen ihre Truppen von den Schanzwerken zurück. Als dies bekannt wurde, setzte sofort die Flucht der Gallier aus dem Lager ein. Wenn wir nicht da die den häufigen Einsatz und die Strapazen des ganzen Tages völlig abgekämpft gewesen wären, hätten alle feindlichen Truppen vernichtet werden können. Die um Mitternacht ausgeschickte Reiterei holte die Nachhut ein. Viele Feinde wurden gefangen genommen und niedergemacht, die übrigen zogen sich nach ihrer Flucht in ihre Heimat zurück. 89. Eckige Klammer zu Am folgenden Tage berief Vercingetorix eine Versammlung und betonte darin, dass er diesen Krieg nicht seiner eigenen Bedrängnisse wegen, sondern um der gemeinsamen Freiheit willen geführt habe. Da ihn das Glück verlassen habe, biete er sich ihnen für beides an, ob sie nun die Römer durch seinen Tod gnädig stimmen oder ihn lebend ausliefern wollten. Es wurden zu mir Gesandte geschadet. Ich befahl, die Waffen auszuliefern und die Vornehmen mir vorzuführen. Ich nahm auf dem Wall vor dem Lager Platz. Die Führer wurden mir dort vorgeführt. Vercingetorix wurde ausgeliefert. Die Waffen wurden weggeworfen. Die Hedua und Afana hielt ich zurück, um zu versuchen, durch sie die Stämme wieder zu gewinnen, und verteilte von den übrigen Gefangenen ans ganze Heer je einen als Beute. 90. Eckige Klammer zu hierauf marschierte ich ins Gebiet der Hadua und nahm sie wieder in meinen Schutz. Dorthin von den Afernern geschickte Gesandte versprachen Unterwerfung. Ich befahl ihnen, eine große Anzahl von Geiseln zu stellen. Die Legionen schickte ich in die Winterquartiere. Ungefähr 20.000 Gefangene gab ich den Heduern und Afernern zurück. Titus Labienus ließ ich mit 2 Legionen und der Reiterei ins Gebiet der Sequaner marschieren. Ihm teilte ich Marcus Sempronius Rutilus zu. Den Legaten Gallius Fabius und Lucius Minucius Basilus legte ich mit 2 Legionen ins Gebiet der Remer, damit sie nicht von den benachbarten Bellovakern angegriffen würden. Mit je einer Legion schickte ich Gallius Antistius Reginus ins Gebiet der Ambivanter, Titus Sextius in das der Bitorigen und Gaius Carinius Rebilus in das der Rutinen. Quintus Tullius Cicero und Paulus Sulpicius legte ich der Sicherung der Zufuhr wegen nach Cavellonum und Matisco an die Salon ins Gebiet der Hedua. Ich beschloss, in Bibracte zu überwintern. Als meine Erfolge durch meine Berichte in Rom bekannt wurden, wurde ein Dankfest von 20 Tagen abgehalten. Ende des 7. Buches.